Hurentaxi von Martin Auer, Folge 14. Ich bin dann wieder in die Agentur gefahren, abrechnen. Der Gerd hat gerade den Telefonistinnen die Datenbank erklärt, die er hat installieren lassen. Jeder Job wird gespeichert. Name, Adresse, Telefonnummer vom Kunden, welches Mädchen, welcher Fahrer und natürlich das eingenommene Geld. Von den Mädchen und Callboys werden die Maße erfasst, Haar- und Augenfarbe, Schuhgröße, wegen der Fußfetischisten, gesprochene Sprachen, Intimbehaarung, glatt, teilrasiert oder rassig und natürlich das angebotene Service. Der Gerd hat einen Fragebogen ausgearbeitet, den alle neuen Mädchen ausfüllen müssen. Die anderen müssen fehlende Angaben bei der nächsten Gelegenheit telefonisch ergänzen. Gerd telefoniert mit Carla. »Magst du auch Griechisch?« »Na, verstehe. Na, bis zu welcher Maximalgröße?« »Na ja, nur das lässt sich am Telefon schwer feststellen.« Und die Vera. »Okay, wenn man da fragt, kriegt man immer nur zu hören, 29 mal 8.« Ich setze mich hin und warte, bis die Vera Zeit hat, mit mir abzurechnen. »Was glaubt's, wer gerade angegriffen hat?« Die Vera trompetet es in den Raum. »Na wer? Das Segi.« »Na, da wird die Juliette erfreut haben, die Sissi feigst.« »Es geht das schon wieder los mit dem?« fragt der Gerd. »Ich hab glaubt, das ist aus.« »Ja, das war auch aus. Und dann hat er wieder angerufen, als Harry hat er sich gemeldet, mit einer anderen Adresse. Na, ich hab mir's gleich gedacht, dass er's ist, wegen der Stimme. Aber sie ist hingefahren und jetzt ist ärger als vorher. Und sie lässt sich ja nicht zahlen von ihm. Vorgestern war's wieder 2 Stunden bei ihm und das Geld für die Agentur hat's aus der eigenen Tasche gezahlt. Ah, Wahnsinn. Na, uns kann's wurscht sein, solange das Geld reinkommt.« Carlotta kommt aus der Treffpunktwohnung, schmeißt die Handtücher in die Küche zur Waschmaschine und setzt sich mit einem Packerl Chips zu mir. »You want?« »Oh no, I don't eat this junk food.« »You must a essen, you must a be strong man, eat.« Der Carlotta macht es immer Spaß, mich zu füttern. Der Gerd ist mit Sabrina auf Urlaub gefahren. Und ich war 2. Tag Chauffeur und am Wochenende 1., weil der Franco am Wochenende nicht gefahren ist. Und so bin ich auch an die guten Jobs gekommen. Ein guter Job ist es zum Beispiel gewesen, mit Juliette zu fahren. Juliette hat an manchen Tagen 7, 8 Jobs hintereinander gehabt. Sie ist nicht so redselig gewesen wie die meisten Mädchen. Sie ist freundlich gewesen, aber zurückhaltend. Und wir sind oft schweigend zu den Jobs gefahren. Aber dann hat sie mich zu ihrem Deutschlehrer ernannt. »Sag, was heißt das, schlecht?« »Schlecht? So. Und schlimm?« »Auch so. Aber was ist andere?« Das hat mich beeindruckt. »Was ist der Unterschied zwischen schlecht und schlimm? Und wen interessiert das normalerweise?« »Was hast du gelernt?« frage ich sie. »Import-Export.« Später will sie Ökonomie studieren, sagt sie. Sie blättert in der Zeitschrift, die ich auf dem Beifahrersitz liegen lassen habe. In Polen haben wir auch eine Zeitung Profil. Die ist so liberal-konservativ, nicht schlecht. Aber beste Zeitung ist Rzeczpospolita. Gute Ökonomie, Kultur auch. Und jede Korruption in Polens demaskuyon. Aufdecken, sage ich. »Ja, nicht Polizei machen, aufdecken, nur Zeitung.« Ihr lebhafter Mund spricht das Wort »aufdecken« genüsslich aus. »Na, die ist vielleicht so wie unser Standard. Das ist meine liebste Zeitung in Österreich.« »Ich kann nicht so gut lesen Deutsch.« Plötzlich wechselt sie das Thema. »Diese letzte Kunde, weißt du, wie weit ist gefahren?« »Hm?« 600 Kilometer von Italien.« »Nur für dich«, sage ich anerkennend. »Aber diese Kunden, sie kommen nach Austrien nur für Prostitution. In Italien ist nicht legal. Mädchen nur auf der Straße.« An einem Donnerstag habe ich sie um 9 Uhr vormittags zu einem Job in die Wohnung gebracht. Sie kommt heraus, wunderschön, in einem schwarzen Minikostüm und passenden Paddington-Bärhut. »Ich heute, Todd«, sagt sie. »Sie hat sich gestern mit Sabrina betrunken, aber gewaltig.« »Gestern warst du traurig«, sage ich zu ihr. »Smutner. Warum?« »Sie macht einen Halbstundenjob in der Wohnung und ich bringe sie wieder nach Hause. Sie hofft, dass sie noch ein bisschen schlafen kann. Der nächste Job ist erst um 13.30 Uhr.« Sie tippt auf ihrem Handy herum und studiert die SMS, die darauf gespeichert sind. »Was heißt, suchen?« »Schukatsch.« »Aha. Suchen wir einen Kompromiss«, liest sie von ihrem Display. »Ich denke mir mein Teil.« Unterwegs gibt mein Motorola den Geist auf. Susi ruft bei Juliette an, es gibt wieder einen Job in der Wohnung um 12. Juliette kann 45 Minuten schlafen. Sie borgt mir ihr altes Nokia. Ich gehe in die kleine Konditorei, um die wichtigsten Nummern einzuspeichern, dann hole ich sie wieder ab. »Hast du geschlafen?« »Oh nein, nicht kann. Hab lackiert meine Fingernägel.« Ich sage nichts. »Ich habe Problem mit deiner Kunde, weißt du?« »Mit Sege?« »Ja«, sie lächelt. »Weißt du, diese Związek ist unmöglich. Er ist verheiratet, er hat Kinder und ich kann nicht hierbleiben.« »Willst du nicht in Österreich bleiben?« »Ich kann nicht. Ich habe einen Sohn. Er ist 6 Jahre, er muss in Schule gehen. Ich kann nicht hier nehmen, meine Sohn. Problem ist Arbeit. Ich habe keine Visum, was kann ich machen?« »Und diese Arbeit?« »Er ist 6 Jahre, er fragen, wo ist Mama?« »Nur arbeitet.« »Nun, was arbeitet Mama?« »No.« »Und er?« »Was macht er?« »Er hat Firma, Restaurant.« »Und jetzt er macht auf zweite.« »Und liebst du ihn?« »Ja.« »Und er? Liebt er dich?« »Ich hoffe.« »Du könntest ihm doch in seinem Restaurant helfen.« »Weißt du, er kann sich nicht scheiden, weil alles gehört seiner Frau. Und für ihn, das ist das Wichtigste, das Restaurant, das Geld.« »Naja, er muss wissen, was ihm wichtiger ist.« »Ich kann nicht sagen, nie mogę mu powiedzieć, wie sagt man mu?« »Ihm.« »Nie mogę mu powiedzieć?« »Ich kann ihm nicht sagen.« »Was kannst du ihm nicht sagen?« »Nein, ich wollte nur wissen, wie's korrekt. Ich kann ihm nicht sagen...« Und dann hat sie ganz leise für sich geflüstert: »Vergiss mich.« Der Job ist weit draußen gewesen, im 22., schon fast in Essling. Die Oleandergasse ist größtenteils ein Feldweg, dann geht's eine Mauer entlang, hinter der so etwas wie ein alter Gutshof liegt. Auf Oleandergasse 3 gibt es keine Stiege 5. Als sie den Kunden anruft, ist es die Deltagasse. Sie ist ganz zerknirscht, wie kann sie sich nur so verlesen haben. Ich rase dorthin, den Rautenweg entlang, Wagramer Straße, Donaufelder Straße. Als Juliette fertig ist, ruft sie nicht an, sondern kommt gleich zu mir ins Café. Ich zeige auf mein Bier und mache Pst mit dem Finger auf den Lippen. Sie lacht und nimmt einen Schluck, bestellt sich einen schwarzen Tee. Dann erzählt sie mir gut gelaunt, ihr Knie an meinem Knie, dass der Gast ein völliger Trottel war. Er hat sie in die Wohnung von einem Freund bestellt, damit man ihm nichts nachredet, und dann erst noch eine falsche Adresse angegeben, weil er sich geniert hat und sich nicht sicher war, ob er wirklich ein Mädchen haben will. Jetzt hätte er gewollt, dass sie 2 Stunden bleibt, aber sie hat gesagt, nein, nur eine halbe, sie hat keine Zeit, und ist nach einer Viertelstunde gegangen. »Na gut, wir fahren wieder.« Jetzt müssen wir wieder ins Zentrum, in die Schottenfeldgasse. Juliette klappt die Rückenlehne runter und legt sich nieder, schläft ein bisschen. Inzwischen ruft mich Sisse an und erklärt mir den Job. Das ist wieder so eine Geschichte. Ich suche mir beim Fahren die nötigen Wörter im Wörterbüchlein zusammen. Als Juliette aufwacht, frage ich sie: »Bist du wach?« »Was ist das, wach?« »Wenn du nicht schläfst, bist du wach. Jak nie spisch, jesteś wach.« »Aha.« Ich sage auf Polnisch: »Gut, Ich werde dich erklären, dieser Job. Das ist wieder so eine Geschichte, horch. Der Klient weiß nicht, um was es geht. Der Klient hat eine Kuvert. In dem Kuvert ist das Geld, aber der Klient weiß nicht, was in dem Kuvert ist. Er weiß nur, jemand kommt zu holen, dieses Umschlag. Eine Studentin von Russland. Du sollst sagen, dass du kommst um den Kuvert. Und dann reden und plaudern und dann... Ich setze die Brille auf die Nasenspitze, klemme das Lenkrad mit dem Knie fest und schiele ins Wörterbuch. Ihm verführen. Aha, sie nickt ernsthaft. Aber weißt du, sage ich denke für solche Geschichte, du musst zum Mindestens haben 50 Euro extra. Das ist doch nicht leicht. Darauf hat sie auf Deutsch gesagt, weißt du, für mich ist leicht. Ich kann reden 45 Minuten. Ich muss nicht odrazu, sofort. Ich muss nicht sofort ausziehen, weißt du, und ficken. Wie heißt auf Deutsch Koperta? Kuvert. Bei uns sagt man Kuvert. Die Deutschen sagen Umschlag. Du sagst einfach, ich komme das Kuvert abholen. Ich lasse sie hinaufgehen und nach 5 Minuten rufe ich sie an, weil sie sich ja nicht anmelden kann wie sonst. Sprich Polnisch. Alles in Ordnung? Hast du das Geld? Nachher kommt Gerd dich abholen, okay? Sally hat mich angerufen. Sie ist an der neuen Donau mit Conny, ob ich nicht kommen mag. Es ist heiß gewesen und ich habe momentan keinen Job gehabt, also bin ich hingefahren. Sie sind gleich bei der U6-Station, hat sie gesagt. Ich habe sie am Strandrestaurant oben auf dem Damm gefunden. Das neue Kindermädchen von Conny war mit Kascha unten am Wasser. Nach einer Weile sind wir hinuntergegangen und ich habe Sally das Schwimmen beigebracht. Das Einzige, was du können musst, ist den Kopf unter Wasser halten. Sie hat eine halbe Stunde gebraucht, bis sie den Kopf ins Wasser gesteckt hat. Es geht nicht darum, dass du oben bleibst. Du kannst gar nicht untergehen. Hol tief Luft und lass dich auf den Grund fallen. Siehst du, es geht nicht. Du bleibst oben. Es geht nur darum, dass du vorwärts kommst. Sie hat es so halbwegs hingekriegt und ich habe mich gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich jemandem das Schwimmen beibringen kann. Sie sind immer überrascht, wie einfach es ist. Jetzt habe ich Hunger, hat Sally gesagt. Gehen wir hinauf etwas essen? Da hat Conny gerufen, dass ihr Handy läutet. Sie hat einen Job gekriegt. Aber ich habe Hunger, hat sie gesagt. Jetzt kriege ich Schwanz zu essen. So gegen 10 hat Sally angerufen, ob sie zu mir kommen kann. Sie muss sich ihre Bilder bei Harz Express im Internet ansehen. Ich habe ihr den letzten Klatsch über Gerd und Sabrina erzählt. Der Gerd pflaumt mit irgendeinem Mädchen in der Agentur herum und ich sage zu ihm, pass auf, das werde ich der Sabrina erzählen. Da sagt er zu mir, die Sabrina? Willst du sie haben? Ich könnte nie einen Freund haben, der mich zum Job bringt. Was ist das? Ein Mann liebt eine Frau und bringt sie zum Job, dass sie mit anderen Mann ficken kann? Wir reden über die Vorteile des Boyfriend-Anlügens oder Nicht-Anlügens. Sie hat ihren Boyfriend 8 Monate lang angelogen. Dann ist er ihr dahinter gekommen. Sie war bei einem Klienten beim Motherfucker und er hat sie angerufen und sie hat gesagt, sie ist bei Angelica. Er war in 5 Minuten bei Angelica und so ist sie aufgeflogen. Zuerst hat sie ihm gesagt, sie macht Massagen. Und dann, nach 3 Stunden, was wirklich los ist. Und sie hat es bereut. Du Hure, hat er mich beschimpft. Naja, sage ich, du hast 4 Möglichkeiten. Du kannst als Prostituierte arbeiten und deinen Boyfriend anlügen. Oder du arbeitest als Prostituierte und hast einen Boyfriend, der dich mit anderen Männern ficken lässt. Oder du arbeitest als Prostituierte und hast keinen Boyfriend. Oder du hast einen Boyfriend und arbeitest nicht als Prostituierte. Ja, das ist es, was ich will. Und dann hat sie gesagt, wir sollen ins Bett gehen. Während ich geduscht habe, hat sie telefoniert. In 20 Minutes, hat sie zu jemand gesagt. In 20 Minutes, habe ich gefragt. Sie hat die Schultern gezuckt. Im Bett hat sie sich beklagt, dass ich nicht richtig küsse, dass ich nicht richtig streichle. Du unterbrichst immer, du machst eine Pause und schaust mich an, da vergeht mir die Lust. Okay, habe ich gesagt. Das ist jetzt für dich, nur für dich. Ich will heute gar nichts von dir. Ich bin hinuntergegangen und habe sie geleckt. Lange, ausführlich. aber sie ist nicht gekommen. Irgendwann hat sie gesagt, it's okay, und hat angefangen, mich zu wichsen und zu blasen, wie die schlechten Huren das halt zu machen. Fünfmal mit der Hand rauf und runter und dann fünfmal mit dem Mund und wieder fünfmal mit der Hand und wieder fünfmal mit dem Mund. Dann hat sie mir den Gummi übergezogen, kaum dass er halbwegs gestanden ist, und ist auf alle Viere gegangen. Schau, das ist nichts, habe ich gesagt. Ich mag es langsam. Ich lass mir gern Zeit. Und ich mag mir keine Zeit lassen. Dann haben wir ein Problem. Sie hat gelacht und gesagt, sie muss jetzt gehen. Sie muss sich mit ihrem Freund treffen. Okay, wenn das ihre Art ist, sich an einen Ehemann zu angeln, dann ist sie wenigstens nicht falsch genug, die Sache mehr als halbherzig anzugehen. Kann man das so sehen? Ja, so kann man das sehen. Und aus. Ich habe mir vorgenommen, nur aufzuschreiben, was geschehen ist, nichts zu erklären oder zu interpretieren. Wenigstens so wenig wie möglich. Teilnehmende Beobachtung.